ist dieses Lied inzwischen alt. 1991 ein Hit für Mark Cohn, sein erster Hit und in gewisser Weise zumindest in diesem Format der einzige. Mark Cohn ist, als er das Lied komponierte, nie in Memphis gewesen. Er war in der Nähe und ist durch diesen Besuch in der Nähe angeregt worden zu diesem Song. Er war in einem Kaff in Tunica, Mississippi. Das liegt südwestlich von Memphis, so eine Stunde weg. Und dort lernte er eine Pianistin kennen, eine alte Frau, Muriel, sie wird auch in dem Song erwähnt, die Piano spielt im Hollywood, das ist der Name dieser Kneipe gewesen. Und mit der hat er dann erzählt und wohl auch gespielt. Und dann hat er diesen Song geschrieben, in dem alle möglichen Zitate sind. Die Beale Street, diese kurze Straße mit den vielen Clubs. Graceland natürlich, der Wohnort von Elvis. Der Prediger Al Green, den er treffen möchte, Mark Cohn, wenn er nicht gerade predigt. Die Union Avenue, das ist die Straße der Sun Studios. Und den Catfish natürlich, den Wales, den es im Süden in Memphis und auch in Mississippi in jeder Kneipe, in jedem Restaurant gibt. Und die Welse, die sie dort fangen, sind ein wenig größer als die, die es hier in unseren Gewässern gibt. Give me Memphis on the Line, also Musik in der Stadt, fangen wir relativ früh an mit einem Song, der erste Rock'n'Roll-Song gewesen sein soll. So ist er später, viel später in die Geschichte eingegangen. Ich glaube, 1953 aufgenommen. Jackie Branston and his Delta Cats am Piano saß Ike Turner, wenn mich meine Erinnerung. Wie gesagt, der erste Rock'n'Roll-Song Rocket 88, Jackie Branston and his Delta Cats. Das müsste eigentlich kommen. Was hat er denn, der CD-Spieler? Warum kommt er nicht? Das ist recht merkwürdig. Augenblick bitte. Da werden wir ihn mal neu programmieren. Und dann werden wir noch einen Versuch machen. Vielleicht ist den CD-Spielern auch zu warm geworden. Weiß der Himmel. Geht gleich weiter mit der neu programmierten CD und Jackie Branston. Sobald der CD-Spieler sich entschlossen hat, die CD zu lesen, dann könnte es jetzt losgehen. You women have heard of jalopies, you've heard the noise they make, but let me introduce my new Rocket 88. Yes, it's straight, just one way. Everybody likes my Rocket 88. Baby, we'll ride in style, moving all along. Smart and designed, black convertible top, and the gals don't mind. Sporting with me, riding all around town for joy. Blow your horn, baby, blow! In my rocket and don't be late, baby, we're pulling out about half past eight. Going round around the corner and get a bill. Everybody in my car's gonna take a little nip. Move on out, oozing and cruising along. Jackie Branston ist das gewesen. Jackie Branston and his Delta Cats. 1951 ist diese Aufnahme entstanden. Und wie gesagt, diese Aufnahme gilt als der erste tatsächliche Rock'n'Roll. Jackie Branston und seine Leute, darunter eben Ike Turner, hatten bis dahin das gemacht, was man Rhythm and Blues nannte. Der Song hat sich in den Rhythm and Blues Charts platziert und der Stil, der wurde von anderen adaptiert. Wir bleiben bei Sam Phillips und dem Studio Sun Records und wir kommen zu einem Song, den Sam Phillips geschrieben hat, den er selbst geschrieben hat. Er hat nicht viele Songs geschrieben, aber der gehört dazu und er hat ihn geschrieben zusammen mit Junior Parker. Und Junior Parker ist dann der gewesen, der diesen Song auch interpretiert hat als Little Junior's Blue Flames. Und der Song, der heißt Mystery Train. Train I ride, 16 coaches long. Gonna do it again. Mystery Train, Little Junior's Blue Flames. Sam Phillips, der Inhaber von Sun Records oder von dem Memphis Recording Service, so hieß die Firma zu diesem Zeitpunkt noch, hatte angefangen mit Afroamerikanern zu arbeiten. Vor den Weißen, also vor Elvis, vor Carl Perkins, vor Johnny Cash, vor Jerry Lee Lewis. Und einer derjenigen, der bei ihm war, war zum Beispiel B.B. King, der in Memphis, Tennessee als Radiomoderator arbeitete und die ersten Aufnahmen bei Sun bzw. beim Memphis Recording Service machte. Ein anderer war Howlin' Wolf. Howlin' Wolf, dieser große, breite, schwere Mann, der diesen Spitznamen trug, weil er manchmal tatsächlich heulte wie ein Wolf. Der war auch bei ihm und der hat auch ein paar Aufnahmen gemacht bei Sam Phillips, bevor er dann nach Chicago ging, wegen der besseren Lebensbedingungen und weil Chicago sich zum Zentrum des City Blues entwickelt hatte. Hören wir eine Aufnahme von Howlin' Wolf, Color and Kind, Looky Here Baby, und die Aufnahme zeigt relativ deutlich, warum Memphis der Mittelpunkt dieser Musik damals gewesen ist, obwohl dann ein wenig später viele, viele Afroamerikaner nach Chicago, Detroit und nach Kalifornien gegangen sind. Howlin' Wolf also, Color and Kind, Looky Here Baby. Dann, so ungefähr, geht die Geschichte. Komm, Elvis. Elvis Presley in Tupelo, Mississippi, geboren, dann in seiner Jugend mit seinen Eltern nach Memphis, Tennessee, und dann ist er in dieses Geschäft gegangen, in dieses Aufnahmegeschäft quasi, und hat eine Single für seine Mutter produziert, und dann ist er nochmal wiedergekommen und wollte eine richtige Single machen, und Sam Phillips hat gesagt, Junge, so geht das nicht, und dann ist dann irgendwann doch eine Single entstanden, A-Seite That's Alright und B-Seite Blue Moon of Kentucky, und der Rest, der ist bekannt. Irgendwann hörte Elvis dann auf mit solcher Art von Musik und sang die Schnulzen oder die etwas schnelleren Songs, die er in seinen Filmen vortrug. Dann 68 das Comeback mit dem legendären Fernsehauftritt, Elvis Presley ganz in Schwarz, in einen Lederanzug gekleidet. Und dann, ein Jahr später, gleich diverse Singles, die Erstrundplätze in den Hitparaden erklommen sollten. Der erste große Song 1969 von ihm war natürlich In the Ghetto. Der dritte, der war Don't Cry Daddy. Und der zweite, der war Suspicious Minds. Elvis war in der Zeit immer mal wieder in Memphis, Tennessee gewesen und hat dort Schallplatten produziert. Und auch Suspicious Minds ist in Memphis, Tennessee produziert worden in den American Recordings von Chips Moman. Und diesen Song, den hören wir jetzt von Elvis Presley. Suspicious Minds, ein Lied über eine dysfunktionale und sich gegenseitig misstrauende Liebe. Suspicious Minds. We're caught in a trap. I can't walk around because I love you too much, babe. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I'm saying? We can't go on together with suspicious minds. Suspicious mind. So let an old friend I know stop by to say hello. Would I still see suspicion in your eyes? Here we go. Asking where I've been. Suspicious mind. Oh, let our love survive. Oh, no. Oh, draw the tears from your eyes. Let's don't let a good thing die. Oh, never, never lie to you. Can't walk on because I love you too much, babe. Oh, why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I say? Well, don't you know? Don't you know? Caught in a trap. I can't walk on because I love you too much. Caught in a trap. I can't walk on. I hope this suit don't tear up, baby. Well, don't you know? The day you left, I told myself I'd never cry, that things would be alright. And I make my way through every day, but the day is gone, and oh, here comes that night. And things ain't what I thought they'd be, and this loneliness is killing me, and I'm like a bird that's lost its maiden flight. I hear tell you're doing well in your new style of high society. And I don't suppose you even know or even care or ever think of me. Now the pillow where you lay your head is a lonely spot on my old bed, and I'm like a piece of driftwood out to sea. Don't you think of all the fun and all the things, girl, we've done along the way? I'd give up all tomorrow hopes if only I could hold you now for one more day. I guess love is in my past. I should have known it couldn't last, girl, anyway. And I hope that you'll be happy in your new world, girl, but who am I to say? I just know we could make it, dear, if you were only lying here to help me dream my lonely night away. Help me dream my lonely night away. Das ist Carl Perkins gewesen. Damals machte er Rockabilly, eigentlich sein Leben lang, und hier, dieser Song, war ein Country-Song. Carl Perkins, Help Me Dream, hieß dieser Song. Carl Perkins, auch Mitglied des sogenannten Million-Dollar-Quartets, also Elvis, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis und Johnny Cash. Carl Perkins war der Einzige, der aus Tennessee kam, aus einem Kaff namens Tiptonville. Verstorben in Jackson, Tennessee, 1998, da hat er auch die meiste Zeit seines Lebens gelebt. Elvis, wie gesagt, Tupelo, Mississippi. Johnny Cash aus Arkansas, Nachbarstaat, und Jerry Lee Lewis aus Louisiana. Kommen wir zu Jerry Lee Lewis, zu dem Killer, wie sein Spitzname immer noch ist. Jerry Lewis ist inzwischen nicht nur ein älterer Herr, sondern, so wird er angekündigt, wenn er auftritt, Last Man Standing. Er ist der einzige dieser vier, der noch lebt. Und vor gar nicht allzu langer Zeit hat Jerry Lewis eine CD gemacht, eben mit diesem Titel Last Man Standing. Er steht an einem natürlich brennenden Klavier. Und wenn man die CD umdreht, dann steht da oben Duets with, und dann kommt eine Liste derer, mit denen er Duette aufgenommen hat. Die Liste ist lang. Jimmy Page, B.B. King, Bruce Springsteen, Mick Jagger, Ronnie Wood, Neil Young, Robbie Robertson, John Fogerty, Keith Richards, Ringo Starr, Merle Haggard und so weiter und so fort. Eric Clapton, Little Richard, Don Henley. Die Songs, die er aufgenommen hat auf dieser CD, Jerry Lee Lewis, sind Songs, die irgendwann mal irgendwer gesungen hat. Manche er selbst, einige andere, die, mit denen er sie singt, oder eben andere Interpreten. Da ist etwa eine Version von Jerry Lewis und Ringo Starr drauf, und sie singen zusammen Sweet Little Sixteen. Honky Tonk Woman ist dabei mit Kid Rock. Wir hören einen Song, den er mit Kris Kristofferson aufgenommen hat. Und dieser Song, der heißt The Pilgrim Chapter 33. Jerry Lee Lewis und Kris Kristofferson. See him wasted on the sidewalk in his jacket and his jeans, wearing yesterday's misfortunes like a smile. Once he had a future full of money, love, and dreams, which he spent like they were going out of style. And he keeps right on a change, for the better or the worse, searching for a shrine he's never found, never knowing if believing is a blessing or a curse, or if the going up was worth the coming down. He's a poet, or he's a picker, he's a prophet, he's a pusher. He's a pilgrim and a preacher, and a problem when he's stoned. He's a walking contradiction, partly true, partly fiction, taking every wrong direction on his lonely way back home. But he has tasted good and evil in your bedroom and your bar. He has traded in tomorrow for today, running from his devil's lord and reaching for the stars, and losing all his love along the way. But if this world keeps right on a turn, for the better or the worse, it only ever gets older and around. From the rocking of the cradle to the rolling of the hearse, the going up was worth coming down. He's a poet, he's a picker, he's a prophet, he's a liar, he's a pilgrim and a preacher, and a problem when he's stoned. He's a walking contradiction, partly truth, partly fiction, taking every wrong direction on his lonely way back home. There's a lot of wrong direction on your lonesome way back home. From the rocking of the cradle to the rolling of the hearse, the going up. My name is Joe Roberts. I work for the state. I'm a sergeant out in Perrinville, barracks number 8. I've always done an honest job, honest as I could. Got a brother named Frankie. Frankie ain't no good. Ever since we were young kids, it's been the same come down. I'd get a call on the short way, Frankie's in trouble downtown. Well, if it was any other man, I'd put him straight away. But sometimes when it's your brother, you look the other way. Yeah, me and Frankie laughing and drinking. Nothing feels better than blood on blood. Taking turns dancing with Maria while the band played the night of the Johnstown flood. I catch him when he's straying, like any brother should. Man turns his back on his family. He ain't no good. Well, Frankie went into the army, back in 1965. I got a farm deferment, settled down, took Maria for my wife. But them wheat prices kept on dropping till it was like we's getting robbed. Frankie came home in 68. Me, I took this job. Yeah, me and Frankie laughing and drinking. Nothing feels better than blood on blood. Taking turns dancing with Maria while the band played the night of the Johnstown flood. I catch him when he's straying, teach him how to walk that line. Man turns his back on his family, ain't no friend of mine. The night was like any other. I got a call about a quarter to nine. There was trouble at a roadhouse out on the Michigan line. There was a kid on the floor looking bad, bleeding hard from his head. There was a girl crying at a table. It was Frankie, she said. I ran out and I jumped in my car. Then I hit the lights. I must have done about 110 through Michigan County that night. It was down by the crossroads, out by Willow Bank. Seen a Buick with Ohio plates behind wheel was Frank. Well, I chased him through them county roads till a sign said Canadian border 5 miles from here. Pulled over to the side of the highway, watched the taillights disappear. Yeah, me and Frankie laughing and drinking. Nothing feels better than blood on blood. Taking turns dancing with Maria while the band played the night of the Johnstown flood. I catch him when he's straying, like any brother should. Man turns his back on his family. Und das war der vierte dann des Million Dollar Quartetts, Johnny Cash, mit einem Song, den Bruce Springsteen geschrieben hat. Eine Geschichte von zwei Brüdern, die relativ tragisch endet. Highway Patrolman, erschienen auf Springsteens LP Nebraska und dann gecovert von Johnny Cash auf seiner LP Johnny 99 aus dem Jahr 1983. Die LP damals, Johnny 99, eine der besseren, die Johnny Cash in den 80ern gemacht hat, denn die 80er waren musikalisch alles andere als glücklich für ihn. Schlecht beraten, schlechte Songs, schlechte Arrangements und dann erst quasi die Wiederentdeckung seiner Person oder seiner Musik mit den American Recordings. Johnny Cash, 1932 geboren und 2003 verstorben. Wir ändern die Musik ein wenig. Wir machen ein wenig Soul, auch aus Memphis, Tennessee. I can't stand the rain against my window, bringing back sweet memories. Yeah, window pane, do you remember? I Can't Stand the Rain, ein Song, den sie selbst komponiert hat und der 1973 ihr größter Hit gewesen ist. And People singt bis heute. Sie hat vor gar nicht allzu langer Zeit ihre letzte CD produziert, aber wie gesagt, dieser Song I Can't Stand the Rain, ihr größter Hit. Das war ein Song des Labels High Records, natürlich auch aus Memphis, Tennessee. Und High Records, das war Soul. Das waren Interpreten wie Willie Mitchell, der Eigentümer, der spätere Eigentümer von High Records und der Mann, der vor, wie lange ist der Tod, vor einem halben Jahr verstorben ist. High Records, das war Otis Clay. Und natürlich Al Green und ein Sänger namens Syl Johnson. Und dieser Syl Johnson, der hat einen Song aufgenommen, der im Original von Al Green gewesen ist. Take Me to the River, hier ist Syl Johnson. I Take Me to the River, Syl Johnson, ein Hit für ihn aus dem Jahr 1975, geschrieben 1974 von Al Green natürlich. Al Green, den Prediger, der den Mark Cohen treffen möchte, wenn er nicht predigt, den hören wir jetzt mit einer neueren Aufnahme aus dem Jahr 1993, also neu im Vergleich zu damals. Und der Song, der heißt Love is a Beautiful Thing, Al Green. This is what I believe. Been so long since I met you, and all the changes we've been through. This time I can't forget you. Everywhere I turn, I think of you. I wanna trust you, maybe, and you. You're all I need. So fire, nothing like this man's desire.